Am Donnerstag hat der Suchmaschinenkonzern Google seine Entwicklungsplattform Open Social vorgestellt. Dem kalifornischen Unternehmen scheint damit ein großer Coup gelungen zu sein. Vor allem hat es Google damit offenbar geschafft, dem Rivalen Microsoft ein Schnäppchen zu schlagen. Denn an der Studenten- und Schüler-Community Facebook hat sich vergangene Woche Microsoft ja mit 1,6% oder $240 Millionen beteiligt. Nun scheint Facebook isoliert. Markus Schuler, wieso gibt es denn derzeit solch eine Hysterie um die sogenannten Social Networks, die sozialen Netzwerke im Internet? Den sozialen Netzwerken, so Experten, gehört die Zukunft des Internets. So wie man heutzutage Telefonnummern und Adressen hauptsächlich im Handy oder auf dem Computer abgespeichert hat, so werden die Kontakte, die man in den sozialen Netzwerken geknüpft hat und die aus alten Schulfreunden, Verwandten, Geschäftspartnern und Kollegen und ehemaligen Kollegen bestehen, in einer globalen Welt enorm wichtig. Diese Daten sind in den sozialen Netzwerken nicht mehr lokal auf dem Handy oder Computer gespeichert, sondern im Cyberspace hinterlegt. Mit Open Social kann man Daten von einem Anbieter nun zum anderen Anbieter mitnehmen. Das hat für die kommerziellen Netzwerke den Vorteil, dass jeder von jedem profitiert und partizipiert. Deshalb engagiert sich Google auch so stark. Und deshalb wollte man Facebook, das sich in den vergangenen Monaten in den USA extrem hoher Zuwachsraten erfreut hat, eine mächtige Allianz entgegenstellen. Unterschied: Google präferiert einen offenen Standard, während die Studenten-Community Facebook sich abschottet. Außerdem, Microsoft, Sie haben es eingangs gesagt, ist an Facebook beteiligt und Microsoft unterhält wie Google eine eigene Suchmaschine und ein eigenes Werbenetzwerk. Open Social heißt die Neuvorstellung von Google. Am Donnerstagabend hat Google sie vorgestellt. Was genau ist das und wie funktioniert es? Open Social ist quasi ein Verband, dem nun die mithin größten Social Networks der Welt beigetreten sind. Die Open Social Mitglieder haben sich auf eine gemeinsame Programmierschnittstelle, auch Application Programming Interface, API genannt, geeinigt. Und in dieser sind gemeinsame Standards definiert und beschrieben. Die API für Open Social ist übrigens eine besonders leicht zu erlernende Programmierschnittstelle. Sie basiert nämlich auf einfachem HTML und JavaScript. Dazu Vic Gondutra. Er ist der Chefentwickler von Google, war früher übrigens ein sehr wichtiger Mann bei Microsoft und er hat am Donnerstagabend in Kalifornien Open Social vorgestellt. Vic Gondutra. Für den Entwickler bedeutet Open Social Verbreitung, Verbreitung, Verbreitung. Programmierer für soziale Netzwerke wollen den kürzesten Weg gehen, um die größtmögliche Zahl von Benutzern zu erreichen. Und Open Social bietet genau diese Möglichkeit. Man muss nur einmal das Prinzip verstehen und es funktioniert dann auf vielen, vielen Plattformen. Herr Schuler, welches Interesse hat denn Google an dieser Allianz? Vor allem Geld. Das sagt natürlich keiner der Beteiligten so offen, aber das ist der eigentliche Antrieb, der dahinter steckt. Geld deshalb, weil die sozialen Netzwerke, so glauben die Leute bei Google und das bestätigen auch viele Fachleute, die Zukunft des Internets darstellen. Mit dabei ist zum Beispiel MySpace, das größte soziale Netzwerk der Welt mit 110 Millionen aktiven Mitgliedern. Dort kann man als Benutzer kostenlos Fotos und Videos hinterlegen und ein eigenes Weblog führen. Aber auch Gemeinschaften wie Friendster, HiFive oder LinkedIn sind mit von der Partie. Diese Netzwerke haben eine Gemeinsamkeit. Als Benutzer muss man relativ viele persönliche Daten preisgeben. Dadurch können Unternehmen wie Google ihre Werbung sehr viel genauer auf das jeweilige Profil abstimmen. Außerdem haben viele User in den USA nicht nur ein MySpace-Profil, sondern beispielsweise auch bei LinkedIn ein Benutzerkonto. Durch die Open Social-Schnittstelle muss man als Benutzer nur einmal seine Daten ändern und diese Änderung wird dann automatisch auf die anderen Accounts, die Benutzerkonten, übertragen. Und noch ein Umstand ist sehr wichtig. Die Werbung der Zukunft wird sich ändern. Denn Werbung ist besonders erfolgreich, wenn sie mir von einem Freund oder Bekannten empfohlen wird. Werbung wird deshalb sozial. Nehmen wir an, Sie, Manfred Gläuber, haben bei MySpace ein Konto und ich hätte ein Benutzerkonto bei Xing. Wenn Sie sich jetzt einen digitalen Fotoapparat gekauft haben und ich bei Xing Sie als Kollegin eingetragen und angelegt habe und gleichzeitig in meinem Benutzerprofil als Hobby digitale Fotografie angegeben habe, dann könnte mir Google zukünftig beispielsweise eine Anzeige einblenden, dass mein Kollege Kläuber sich eine Digitalkamera der Marke XY gekauft hat. Werbefachleute sagen, das ist eine viel, viel effektivere Werbeform, weil ich einer Person, die ich kenne, mehr vertraue als einer anonymen, unpersönlichen Werbebotschaft.